Frauen, wacht auf, ihr tragt das Leben. Lasst uns nur liegen, lasst uns nur liegen. Wir haben Jahrhunderte schon geschwiegen. Kein Leben wächst aus unseren Leibern wieder. Aus unseren Seelen schwingen keine Lieder. Ewigkeiten aufgerichtet.